Die Vollidioten von Eckart Henscheid. Was ist bisher passiert? Eigentlich nicht viel. Allabendlich trifft sich die Frankfurter Gemeinde, die sich um die Satirezeitschrift Pardon geschart hat, in der Kneipe Menz im Frankfurter Nordend. Es wird getrunken, es wird geschnorrt. Max Horkheimer, der Philosoph und Altvater der Frankfurter Schule, versucht, den Geldautomaten auszutricksen. Und ein gewisser Herr Jakob verfolgt immer noch den Plan, das Fräulein Czernatzke flachzulegen, wie er es ausdrückt. Obwohl der Romanerzähler, ein gewisser Eckart Henscheid, ihn bei diesem Vorhaben nach Leibeskräften unterstützt, ist das Ganze bislang erfolglos geblieben. Am sechsten Tag der Handlung nun sucht Herr Jakob eine Aussprache mit Fräulein Czernatzke in deren Büro. Es liest jetzt wieder Hans Zischler. Unter der Tür stand im lang abfallenden Mantel, todbleich und sichtlich restlos verstört, Herr Jakob mit einer Cognacflasche unter dem Arm. »Hör mal«, sagte Herr Jakob schwer, »mir ist da gerade etwas so unheimlich Blödes passiert, so blöd, dass ich es überhaupt nicht verstehen kann, und ich möchte dich fragen, ob du es verstehst.« Der Bruch der Logik blitzte es in mir auf, und ich bat Jakob, der noch immer reglos stand, sich doch erst einmal gemütlich hinzusetzen. »Hör mal«, sagte Herr Jakob, »kann ich mich einen Moment bei dir hinsetzen? Ich möchte dich etwas fragen, was ich überhaupt nicht verstehe.« Ich wiederholte meine Bitte, Herr Jakob nahm Platz, starrte kurz vor sich hin, riss dann den Kopf in die Höhe, steckte sich wie im Traum eine Zigarette an und begann mit »Hör mal!« Es musste sich in der letzten Stunde etwa Folgendes zugetragen haben. Herr Jakob war in Fräulein Czernatzkes Büro gegangen, die Aussprache zu erzwingen. Fräulein Czernatzke war aber nicht da gewesen, sondern nur eine Frau Vollmers, die Herrn Jakob gegenüber angab, Fräulein Czernatzke sei bei einer Demonstration von mehreren hundert Frauen gegen den Paragraphen 218. Herr Jakob habe sich nun beschreiben lassen, wo dieser Auflauf stattfand, dann war er ebenfalls hinmarschiert. Er habe sich, erzählte er, an eine Straßenecke gestellt und gewartet, bis der Zug vorbeimarschiere. Schon in einer der ersten Kolonnen sei Fräulein Czernatzke mitgelaufen und habe, so Jakob, ununterbrochen diese blöden Parolen von den anderen Schicksen mitgebrüllt. Daraufhin habe er, Jakob, vom Gehsteig her Fräulein Czernatzke ein Signal gegeben, sie solle zu ihm herauskommen. Aber Fräulein Czernatzke habe ihn im Laufen zugeschrien, »Los, Genosse, reih dich ein, komm herein in unsere Reihen!« »Kannst du es verstehen?« fragte Herr Jakob mit schon morscher Stimme. Er habe eine Aussprache erreichen wollen und sie, die Czernatzke, rufe ihm dafür so einen blöden Scheißdreck zu. Er sei dann wieder weggegangen und habe unterwegs diese Flasche Cognac für mich gekauft. Für das, was du in dieser ganzen verwichsten Scheiße für mich getan hast. Natürlich machte ich gleich ein paar abwehrende Gesten und Aussagen, dass ich in dieser ganzen Sache ja selbstverständlich um der Sache willen. Der Cognac gehört dir, befahl mir Herr Jakob. Du trinkst ihn. Dann sollten wir ihn doch wenigstens zusammen trinken, wandte ich ein. Ich kann nicht, sagte Herr Jakob gleich wie schauernd. Ich bin vollkommen besoffen. Seltsam. Und gerade jetzt machte Herr Jakob einen irgendwie wachen, fast nüchternen Eindruck. »Kannst du es mir erklären?« fuhr er fort. »Was?« fragte ich. »Ich wollte mit dir sprechen«, sagte Herr Jakob. »Und sie schreit mich an, los, Genosse, reih dich ein, komm herein in unsere Reihen da. Ich mag die Czernatzke unheimlich. So was Verwichstes ist mir noch nie passiert.« Seit 1957, dachte ich unwillkürlich, und war nun zur Besänftigung von Herrn Jakob sogar gezwungen, die Sache der Frauenrechtlerinnen zu vertreten, denen allerdings, wie man weiß, auch ich mit großen Vorbehalten begegne. Mit äußerster Behutsamkeit wies ich also Herrn Jakob darauf hin, dass so eine Demonstration vielleicht doch nicht ganz der rechte Ort für eine letzte Aussprache sei. Man müsse ja immerhin bedenken, dass all die Frauen, die da mitgerannt seien, starke persönliche und vielleicht sogar politische Motive mit sich trügen, die wegen privater Leidenschaften vorerst keinen Aufschub duldeten. Die freiheitliche Bewegung innerhalb der Frauenwelt sei heute in den westlichen Ländern so weit fortgeschritten, dass »Ich bin Stalinist«, unterbrach Herr Jakob mein Gerede sehr streng und sah beinahe verklärt aus. »Aber das verstehe ich nicht. Kannst du es mir erklären? Der Schnaps, da gehört dir.« Ganz offenbar war Herr Jakob wirklich vollkommen besoffen. Nachdenklich nippte ich ein wenig von meinem Cognac-Geschenk und fragte, um Herrn Jakob vielleicht abzulenken, wie das mit seiner stalinistischen Gesinnung zu verstehen sei. Herr Jakob sagte nun, die von den Reaktionären und Schweinen sogenannte Säuberungswelle war objektiv notwendig, um den Sozialismus im Inneren abzusichern. Alles andere ist eine verwichste Scheiße und von gestern. Gerade als ich darauf eine Antwort überlegte, sagte dann Herr Jakob, welche Rolle spielt eigentlich Herr Rösselmann? Warum? Fragte ich. Der Herr Rösselmann habe, als er Jakob im Büro nach Fräulein Czernatzke gefragt habe, immer wieder nur gesagt, er wisse es nicht, er wisse es nicht. Erst von Frau Vollmers habe er dann die Wahrheit erfahren. Der Rösselmann ist ein Betrüger, sagte mit Nachdruck und Schärfe Herr Jakob. Ein ganz verwichster Betrüger. Verwichst waren damit hintereinander die ganze Scheiße, die Feinde des Sozialismus sowie Herr Rösselmann. Irgendwie schien mir das plötzlich eine recht stimmige, nach unten abfallende Kausalkette. Ich nahm noch einen Schluck Cognac und legte mich auf mein Bett, um mich ein wenig zu entspannen und gründlich nachdenken zu können. Herr Jakob verstand dies leider völlig falsch. »Ich gehe jetzt«, sagte er. »Der Schnaps, da gehört dir.« Ich bat Herrn Jakob nun aufrichtig, doch hier bei mir zu bleiben. Gewissermaßen brauchte ich ihn jetzt sogar. »Eine Frage«, sagte scharf Herr Jakob. »Kann ich morgen früh auf deinem Telefon meinen Schwager in Basel anrufen?« »Natürlich«, sagte ich. »Ich lasse dir die Flasche da«, sagte Herr Jakob, deutete auf den Arbeitstisch und schlurfte in geduckter Haltung aus meiner Wohnung. Offen gestanden, Herrn Jakobs Cognac konnte ich jetzt sehr gut gebrauchen, und ich nahm auch gleich noch einen nachdenklichen Schluck. Nachdenken konnte ich allerdings nicht. Stattdessen schritt ich träumerisch in meinem Zimmer auf und ab. Plötzlich hatte ich die allergrößte Lust, auf einen Friedhof zu gehen. Vielleicht würde eine Blaskapelle irgendetwas Dummes aufspielen, doch es war schon zu spät. Ich stellte mich ans Fenster. Auf der Straße da unten rauschte der Feierabendverkehr vorbei. Der Himmel stand in einem leuchtenden Violettblau. Abend wollte es werden. Dämmerung senkte sich übers stille Land. Eben trottete der Posaunist Mangelsdorf vorüber. Kam er vom Friedhof? Nein, er trug eine volle Tüte aus dem Supermarkt in der Hand. Welch schöne lange Haare, welch stolze Koteletten. Und immer die Musik im Kopf. In meinem Kopf war überhaupt nichts. Ein Stalinist also ist er. Selmo? Jawohl. Und Rösselmann ein Betrüger. Und das Ganze eine verwichste Scheiße. Gleich würde Klosen schellen, das wusste ich, und dann würde das Leben wieder weitergehen in alter Frische. Noch allenfalls 2 Tage und ich würde die Besinnung verlieren. Wollte nicht irgendwer mit mir in den Schwarzwald fahren, zur Besinnung? Ach ja, Klosen selber. Hier rundete sich der Kreis. Verdammt! Vielleicht ist wirklich die Regierung an allem schuld, durch allzu große Nachlässigkeit. Ein falsch verstandenes Freiheitsspielprogramm gegenüber den Untertanen, diesen unberechenbaren Radau-Brüdern und Horkheimers und Aufenthaltsgenehmigungen für die Eidgenossen. Es schellte. Klosen. Doch nicht er war es, sondern Herr Jakob. »Grüß dich«, sagte er überraschend. »Kannst du mir eine 40-Pfennigmarke geben?« »Selbstverständlich«, sagte ich und überreichte sie ihm. Es schellte erneut. Diesmal war es Klosen. Und wir waren wieder alle drei vereint. »Gehst du mit einem Schlucken?« fragte Jakob Klosen. Warum fragte er eigentlich nicht mich? Wollte er mich schonen? Ich empfand das eher als eine Beleidigung. So hart es Herrn Klosen angekommen sein muss, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben auf diese Frage eine Absage erteilen zu müssen, wollte er bei mir nicht die letzte Glaubwürdigkeit verspielen, erklärte er nun Herrn Jakob in Worten, die ich eher ahnte als verstand, er müsse jetzt mit mir zur Telegrafenpost, und es war wieder von unterschiedlichen Ziffern zwischen 4.700 und 65 Mark die Rede. »Ich komme mit«, sagte Herr Jakob. Mit meinem Auto fuhren wir zu dritt zur Telegrafenpost. Es stellte sich dies als ein Bauwerk heraus, das von außen nicht im geringsten als Postamt zu erkennen war, sondern es war ein Hinterhof mit mehreren gräulich ineinander verschachtelten Häuserruinen. Als wir aus dem Auto krochen, schlug Herr Klosen sofort vor, doch erst einmal in der Gaststätte gegenüber dem Hinterhof ein Bier zu trinken. Das Geld sei wahrscheinlich noch nicht da, weil der Absender aus Stuttgart im Verkehrsgewühl stecken geblieben sei, wie er vor einer Stunde telefonisch erfahren habe, und außerdem, ja, sagte Herr Jakob. aber ich befahl Herrn Klosen streng, doch erstmal am Schalter nachzuforschen. Ganz offenbar eingeschüchtert und aus Furcht vor meiner Autorität machte sich Herr Klosen mit betrübter Miene auf die Socken, strich aber mutig über den Hinterhof, wurde von einer älteren, grau gestreiften Katze gekreuzt und verschwand schließlich in einer schäbigen Türe, die aussah, als würde sie in das Kontor einer Altpapierwarenhandlung führen. Und das sollte also ein Postamt sein? Und noch gar für so hochqualifizierte und kaum durchschaubare Dinge wie Geldtelegramme? Keine 2 Minuten später war Klosen wieder zurück. Das Geld sei noch nicht da, das mache aber gar nichts, denn Telegramme kämen alle volle Stunden. »Gehen wir ein Bier schlucken«, sagte gleichsam abwesend Herr Jakob. Schon saßen wir in dem Lokal. Kaum auf seinem Stuhl niedergelassen, griff Herr Jakob sich schmerzlich ans Herz, und als ich ihn wohl besorgt anschaute, murmelte er sehr leise, »Es ist nichts. Das ist nichts. Ich kann es nicht verstehen. Es ist unheimlich.« »Pass auf«, schmetterte Herr Klosen gnadenlos dazwischen, »er fahre heute Abend kurz nach 8 Uhr mit der Eisenbahn nach Itzehoe. Die Reise koste hin und zurück 140 Mark, blieben also von den telegrafisch erwarteten mindestens 300 Mark, das andere kommt dann am Dienstag, noch 160 Mark. 100 davon gebe ich dir«, sagte Klosen feurig, »und pass auf, mit diesen 100 gehst du heute Abend in den Menz«, damit war auch schon meine Abendgestaltung festgelegt, »und du gibst dem Pettler 20 Mark, dem Peter Knott 5 Mark und dem Menz selber 9 Mark 80, der hat da von mir noch einen Bierdeckel stehen. Vorher allerdings käme noch Herr Rohleder bei mir in der Wohnung vorbei, den kennst du ja schon, pass auf, dem gibst du 30 Mark, der wird zwar mehr, nämlich entweder 100 oder 140 Mark fordern, du gibst ihm aber bloß 30, klar, und keinen Pfennig mehr, diesem Herrn habe ich nun lang genug zugeschaut.« »Insgesamt seien das dann«, fuhr Klosen fort, »65 Mark. Der Rest, die 35 Mark, sind für dich. Im Augenblick kriegst du von mir 125 Mark, die kriegst du nächste Woche, wenn wir die Sache mit den Fußballkarten erledigt haben, beziehungsweise wenn der Rest von dem Geld aus Stuttgart kommt. Wir sind dann also noch 100.« Ich machte Herrn Klosen darauf aufmerksam, dass von 125... Wie kam er eigentlich auf diese erstaunliche Zahl, die mir völlig unbekannt erschien, dass 125 weniger 35 nicht 100, sondern 90 wären? »Das lass mal, Eckhard«, schnarrte Herr Klosen, »das geht schon klar. Der eine schenkte mir Cognac, der andere 10 Mark. Irgendwie war mir zum Weinen zumute. »Wo ist meine Briefmarke, verdammt«, ächzte leise und wie im Selbstgespräch Herr Jakob. »Ich sagte, in der Revertasche sei sie.« Herr Jakob stocherte einige Zeit in dieser herum, dann zog er die Marke endlich heraus. »Das ist gut«, sagte Herr Jakob, die Marke anstarrend. »Da ist sie. Schlucken wir noch einen? 3 Korn, bitte.« Gleich darauf war es 18 Uhr und Herr Klosen brach erneut auf, in dem Hinterhof nach Geld zu suchen. Ob Herr Jakob überhaupt ahnungsweise mitkriegte, welche hohe Politik der Geldbeschaffung und Neuverteilung sich hier vor seinen Augen und Ohren abspielte? Er starrte auf die Tischdecke, rauchte eine französische Zigarette und schien zu schlafen. Sicherlich war dieser Mann spätestens jetzt schwer betrunken. Und doch, welche Haltung, welche körperliche Anmut trotz all der furchtbaren Niederschläge. Herrn Klosens Wiederkunft unterbrach die raunende Stille in meiner Seele. Sein Gesichtsausdruck verriet sofort Vergeblichkeit. Irgendeine Kraft presste mir jetzt Tränen der Wehmut in die Augen. Bewegt, fast ergriffen fragte ich diesen Mann, ob er denn genau wisse, dass das Geld auch wirklich komme. »Alles klar«, grunzte Klosen zügig und mit nun wirklich verehrungswürdiger Tapferkeit. »Der Freddy Cravazzo aus Stuttgart gehöre zu seiner ehemaligen Itzehoer Mannschaft. Der habe ihn noch nie im Stich gelassen. Und erst im vorigen Jahr, als Freddy in Itzehoe Urlaub gemacht hatte, mit ihm 4 Tage durchgemacht.« Über den Namen »Cravazzo« musste ich plötzlich ganz heftig und überquellend lachen, was Klosen auf seinen Bericht von der Durchmacherei bezog, und er breitete sofort wunderbar quallend und begeistert alle Einzelheiten dieser grauenvollen 4 Tage Itzehoe aus, bestellte ein neues Bier. Aus dem Hinterhof bekam dieser Mann nie 300 Mark, das wusste er so gut wie ich. Warum spielt er mir dieses Theater vor? Glaubt er schon langsam selber dran? Was verbarg sich hinter dieser schäbigen Tür, die angeblich ins Geldamt führte? Warum auch hatte sich Klosen ausgerechnet diesen unglaubwürdigen Hinterhof ausgesucht, mich zu täuschen? Sollte man beim nächsten Stundenschlag darauf bestehen, mit ihm zu gehen, das Geheimnis zu lüften? Aber würde das nicht wiederum unter Umständen selbst Herrn Klosens wind- und wetterfeste Persönlichkeitsstruktur zum Einsturz bringen? Als ob Klosen meine Gedanken gewittert hätte, bat er mich auf einmal, seinen Bericht aus Itzehoe abbrechend, jetzt doch heimzugehen, denn für 7 Uhr stehe Rohleder ins Haus, sein Geld einzufordern. Diesem soll ich aber bedeuten, er möge um 8:30 Uhr wiederkommen, denn um 7 Uhr oder spätestens dann um 8 Uhr habe ich es unter Garantie. Er selber, Klosen, fahre es dann mit dem Taxi zu mir und werfe es in meinen Briefkasten, weil er gleich zum Bahnhof weiter müsse. Und am Montag, wenn ich dann zurück bin, dann machen wir die Sache mit den Eintrittskarten perfekt. Du ziehst gleich früh los, wenn der Kartenverkauf losgeht, und kaufst so viel du kannst. Alles klar? Alles klar. Mit der Einschränkung, dass mich Herr Klosen noch einmal um 3 Mark für seine 2 Biere bat, so dass wir nun wiederum bei der schönen Zahl 103 angelangt waren. Wir verabschiedeten uns. Herrn Jakob nahm ich mit mir. Auf dem Heimweg fröstelte er heftig, bekam den Schluck auf und dann brummte er etwas, das ich anhörte wie »Die Grace Kelly, das ist die Größte.« Und dann sagte Herr Jakob, ich müsse verstehen, hier handle es sich um eine Sache, nicht nur zwischen dir und mir, sondern auch zwischen der ganzen anderen Scheiße dieser Verwichsten. Außerdem wolle er, wenn ich ihn recht verstanden habe, diese Gangsterstadt, Zürich, dem Erdboden gleichmachen, und morgen werde er in ein Hotel ziehen. Ob er wohl 2 Koffer bei mir unterstellen könne? Natürlich. Wie Klosen auch. Dann hatte ich von jedem 2 Koffer. Ich bedeutete dem armen Herrn Jakob, der sichtlich kurz vor dem Niedergang stand, er möge sich bei mir zu Hause etwas hinlegen, ich würde ihm ein wenig auf dem Klavier vorspielen. »Ist gut«, sagte Herr Jakob. Kurz darauf legte er sich wortlos in mein Bett und schlief sofort ein. Ich setzte mich ans Pianoforte und überlegte, was zu diesem Zusammenbruch am besten passte. Da schellte es. Es war Herr Rohleder, der mit verbissener Miene 140 Mark holen wollte. Ich sagte ihm, er solle in 1 Stunde wiederkommen, wie mir Klosen geheißen. Das sei unmöglich, kämpfte Rohleder. Er wolle jetzt mit seiner Braut essen gehen, die warte schon unten im Auto. Nun, so töricht war ich natürlich nicht, Rohleder nochmals einen Vorschuss zu geben, zumal nach der Aussage von Klosen Menz noch gestern Rohleders Frau niedergekommen war. Und ich sagte, es täte mir leid und blieb hart. Daraufhin zog Rohleder maulend ab und wollte um 9 Uhr wiederkommen. Herr Jakob schlief bereits fest und hart und stieß in mächtigen Zügen die Luft aus dem halboffenen Mund, als ich mich ans Piano setzte. Ich spielte zuerst Brahms »Schlafe, süß Liebchen, im Schatten der grünen, dämmernden Nacht«, und erstaunlich schön ließ ich die Arpeggios heraufrauschen aus den Tiefen des Weltengeheimnisses, gleich wie den Stimmen der Erde, die Herrn Jakobs Schlummer behüteten und ihm sanft zusäuselten. Der ächzte und röchelte schon etwas verhaltener. Sodann wählte ich einige von Schumanns Kinderszenen, daran schlossen sich »Die Liebe von Zigeunern stammt«, das Volkslied »Sul mare Lucica«, dann »La Paloma«, dann »Die Wolgaschlepper«, dann »Blaue Nacht am Hafen« und schließlich ein Potpourri aus »Rigoletto«. Ich wandte mich um und betrachtete den Schlafenden. Die Schweiz, das Tessin, die faszinierende polithistorische Landschaft und dann »E poi«, »Paese do sole, paese do mare«, »Santa Lucia«, Lontano a te quanta malincugna, silenzio contatore, non te dico parole d'amore, occorre ingrato. Da glaubte ich, das Herz würde zerspringen, und ich kroch deshalb zu meinem Sofa und schlief gleichfalls sofort ein. Es muss gegen 23 Uhr gewesen sein, als Herr Jakob mich weckte. »Ich geh ins Krenz, kommst du mit?« Selbstverständlich kam ich mit, was hätte ich denn sonst tun sollen. Ich hatte ja die ganze Verantwortung, den Geleitschutz. »Ewig, ewig.« »Du hast gut Klavier gespielt«, sagte Herr Jakob. »Du hast die Technik. Gehen wir.« Klosen und Rohleder fielen mir ein. Ich hatte Rohleder nicht wieder läuten hören. Eine Bedrohung war durch Schlaf abgewiesen worden. Beim Verlassen des Hauses sah ich, um mir einen kleinen Spaß zu gönnen, in meinem Briefkasten, ob vielleicht doch 100 Mark drinnen wären. Unglaublich. Da lag etwas. Zwar kein 100, aber doch ein 50-Markschein. Nachdenklich nahm ich ihn an mich. Jetzt verstand ich überhaupt nichts mehr. »Gehen wir«, sagte Herr Jakob. Im Krenz saßen an einem Tisch vereint Fräulein Majewski, Fräulein Czarnatzke, Herr Johansen und der Lokalschriftsteller Wondratschek, der eben zum Zeitpunkt unserer Ankunft etwas sehr Schnelles und wahrscheinlich Einschneidendes sagte, so dass die beiden Damen entzückt quietschten, indessen Herr Johansen königlich lächelte. Das also war die Neuaufteilung der geschlechtlichen Kräfte. Während ich etwas unsicher hinüber grüßte und schamhaft lächelte, schenkte Herr Jakob diesen vier Personen nicht die mindeste Aufmerksamkeit, sondern stellte sich sofort und ohne Kompromiss an die Theke, bestellte ein großes Bier und starrte vor sich hin. Ich bat, weil mir nichts Besseres mehr einfiel, um eine Libella und übereignete dem alten Herrn Menz im Namen Klosens 9,80 Mark aus meinem Reservoir von 50 Mark. Ich erntete aber keinen Dank und keine Anerkennung, sondern Herr Menz zog unbarmherzig einen zweiten Bierdeckel hervor und fragte, was außerdem mit den 10 Mark sei, die Herr Klosen gestern Abend im Zuge der Dienstreise geliehen habe. Ich wusste es nicht und wollte es nicht wissen. »Meine Herren«, hörte ich darauf den alten Menz sagen, »man muss doch auch als Gast sein Niveau haben.« Kurz darauf bemerkte ich, wie Herr Jakob Herrn Menz lange und inständig und, wie mir schien, mit geradezu umfassendem Wohlwollen beschaute. Hinter uns quiekten erneut hell und silbrig Fräulein Majewski und Fräulein Czarnatzke im Banne des Lokalschriftstellers, eigenartig. Der einen hatte ich gestern noch tadellos die Aufwartung gemacht, die andere war heute Nachmittag noch politisch herummarschiert, und nun dies. Es war so unheimlich wie Herrn Jakobs Camus. Der Ausdruck beginnt, wo das Denken aufhört. Gott sei Dank kam nun mit Herrn Rösselmann ein Vertreter des Alltags zur Tür herein und stellte sich nach einem kurzen, abwägigen Blick auf die Quiekergruppe und nachdem er, gleichsam die Eigentümlichkeit der Situation witternd, zweimal kurz und heftig die Nase zu einem Schnuppern hochgezogen hatte, zu uns Herren. »Aha«, sagte er munter, »warum wir nicht an diesem illustren Tisch bei den Damen säßen?« Ich überlegte gerade eine ebenso lockere wie prägnante Entgegnung, da hörte ich Herrn Jakob sagen, »Herr Rösselmann, trinken Sie mit mir einen Schnaps, ich habe mich heute scheiden lassen.« »Ah ja«, sagte Herr Rösselmann rasch aufhorchend, »das hört man gern.« Im selben Augenblick turnten Herr Peter und Frau Johanna Knott in die Wirtsstube, grüßten uns Thekensteher kurz und fast abschätzig und entschieden sich dann für den Quiekertisch. Nach dem etwa halbminütigen Begrüßungslärm hörte man Herr Knott artig sagen, »na, herzlichen Glückwunsch auch.« Da kam Herrn Jakobs Scheidungsschnaps, 3 Gläser, für mich war also auch einer dabei. Und während nun Herr Rösselmann Herrn Jakob eifrig auszuhorchen begann, brachte mein Geist ungefähr Folgendes zu Wege. Ja, und was dieser Geist des Erzählers zu Wege bringt, das erfahren Sie morgen. Hans Zischler las die 9. von 10 Folgen aus dem Roman »Die Vollidioten« von Eckart Henscheid.